Studio 9 im Deutschlandradio Kultur. Und was machen wir jetzt? Wir generieren natürlich sprachliche Texte. Das klingt richtig natürlich. Du meinst einfach, du willst was sagen. Ja, natürlich sprachlich aus Daten generieren eben. So heißt das, wenn Sprachroboter das versuchen, was wir eigentlich jeden Tag machen, in jedem Gespräch und ohne groß darüber nachzudenken. Also wir sagen etwas, was wir gerade erfahren haben, so wie jetzt auch im Augenblick, denn wir haben vorhin gelesen, dass zum Beispiel in den USA schon reihenweise Sportberichte und Börsenberichte in Zeitungen von Software formuliert und nicht mehr von Menschen formuliert wird. Und angeblich merkt das auch kein Lehrer, kein Leser, was eben daran liegt, dass die so schön natürlich sprachlich formuliert sind. Dann noch lachst du über sowas, aber irgendwann werden dann auch die Journalisten und Autoren arbeitslos, wenn das Zukunft macht. Ich hoffe, das dauert noch ein bisschen. Ob und wann es soweit ist und ob vielleicht eines Tages sogar Schriftsteller zittern müssen, das wollen wir jetzt von Hermann Bense wissen. Dortmunder Informatiker und Chef der Firma Textomatic, die sich darauf spezialisiert, Texte aus Daten zu erstellen. Guten Tag, Herr Bense. Ja, guten Tag. Sportberichte, Börsenberichte, das haben wir gerade schon genannt. Was für Textgattungen kann denn Ihre Software schreiben? Gut, fangen wir mit den Börsenberichten an. Man muss sich vorstellen, wenn ich einen Bericht über DAX-Unternehmen in Deutschland habe, dann habe ich praktisch pro Bericht ungefähr 2000 Einzeldaten, die ich da zusammen aggregieren muss und zusammenfassen muss, damit ungefähr eine Seite Text herauskommt. Das könnte ein menschlicher Redakteur schon allein in der Zeit nicht schaffen, das heißt die entsprechende Schlussfolgerung rauszuziehen, weil in der nächsten Viertelstunde liefert schon der entsprechende Dienstleister den nächsten Satz von 2000 Werten. Das heißt, wenn ein menschlicher Redakteur den Bericht geschrieben hätte, wäre nach einer Viertelstunde schon veraltet. Das heißt, wir sprechen also tatsächlich über die Erzeugung von Texten aus Big Data, also aus wirklich großen Datenmengen, wo das einmal aus Grund der Realzeitanforderungen entweder nicht machbar ist oder wo es wahrscheinlich auch einem menschlichen Redakteur am Ende gar nicht mehr zumutbar wäre. Das sind doch aber diese riesigen Datenmengen, die müssen ja sinnvoll sortiert, die müssen verstanden werden, die müssen in Verbindung gesetzt werden. Und dann sprechen wir jetzt noch gar nicht davon, dass dabei ein Text rauskommen soll, der sich anhört wie normale Sprache. Wenn ich das alles so eingeben muss, um es dann von der Software erfassen zu lassen, in der Zeit habe ich doch den Text dreimal geschrieben, oder nicht? Nee, im Gegenteil, weil wir können gar nicht die Schlussfolgerungen daraus ziehen, dass zum Beispiel Veränderungen zum Vortag in der entsprechenden Weise stattgefunden haben und wie die einzelnen, sage ich mal, 50 Werte in einem Index, wie die in der Reihenfolge sortiert sind und so fort. Das eigentliche Punkt, auch die Realisierung, besteht darin, dass man da ein riesen Regelwerk hinterlegt. Das knüpft damals an die Zeiten der künstlichen Intelligenz, wo man solche immensen Regelwerte hatte, um entsprechende Analysen zu machen. Auch dazu wäre ein menschlicher Redakteur einfach in der Zeit gar nicht in der Lage, um das hinzubekommen. Was sind das für Regeln? Also irgendwie der Börsenkurs, wann stand er das letzte Mal auf dem Stand oder was für Regeln? Also man könnte zum Beispiel sagen, wenn die Aktie von Zalando du heute 5%, über 5% zunimmt, dann ist das eine Schlagzeile wert und dann kommt sie ganz prominent an den Anfang des Artikels oder das gleiche gilt für eine Negativentwicklung halt, sodass man dann auch immer entsprechend auswählt halt, welche Schlussfolgerungen man da auch entsprechend herausziehen kann. Herr Bense, jetzt sind wir aber nur bei der Börse geblieben. Beim Sport geht's schon los. Große Emotionen, Sie kommen aus Dortmund, Borussia Dortmund, mein Gott, die können doch nicht auf der Strecke bleiben. Bleiben Sie doch aber, wenn eine Software plötzlich die Berichterstattung über die Fußballspiele übernimmt. Also das würden wir auch gar nicht machen oder uns anmaßen. Ich sag mal so, es gibt eine bestimmte Qualität von Berichten oder was wir definitiv auch in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten niemals automatisch generieren werden irgendwelche philotonistischen Beiträge sein, wissenschaftliche Publikationen und so weiter. Das ist außer auch absehbarer Zeit gar nicht in Sicht. Und was Sie eben angesprochen haben, dass da die Journalisten die eigentliche Kernkompetenz der Journalisten ersetzt wird, da braucht man keine Angst zu haben. Also praktisch mal eben einen Artikel in der FAZ oder Süddeutschen zu schreiben, halt, das wird auch für eine Software praktisch auf Jahre nicht möglich sein. Wo liegt denn da die Schwierigkeit? Liegt die darin, dass nicht so wunderbar formuliert werden kann oder dass eine Software nicht in der Lage sein wird, die Sachverhalte so zu verstehen? Wir kommen dann zum Beispiel auf so Themen wie subjektive Darstellung, Empfindungen, sowas wie satirische Aspekte einzubringen. Das ist unendlich schwer. Das heißt, wir haben ja schon allein, wenn wir so einen Bereich für Börsennachrichten oder Sportberichterstattung aufbereiten, dann ist es ja eine Art von Automatisierung. Und diese Regelwerke zu erstellen, das Hintergrundwissen dazu zusammenzusammeln, das bedeutet schon einen immensen Aufwand. Und das heißt, es muss sich schon mal lohnen, dass man so einen Bereich automatisiert. Aber ich gebe Ihnen das nochmal am Beispiel der Sportberichterstattung. Zum Beispiel besonders interessant ist eine Vorberichterstattung von, sage ich mal, dem nächsten Spiel von Borussia Dortmund gegen Bayern München. Da möchte gerne zum Beispiel der entsprechende Anbieter von Wetten im Internet gerne so eine Publikation haben nach dem Motto, die Mannschaftsaufstellung ist so und so und die Spieler sowieso fehlen halt. Und in den letzten Spielen hat Borussia gegen Bayern München also 5-mal unentschieden gespielt. Das sind die berühmten Stenogramme in den Nachrichtenagenturen. Genau. Mhm. So, das heißt, wenn Sie zeitnah an diesen Termin rankommen, dann möchten Sie gerne praktisch also auch wieder in großen Mengen diese Berichte generiert haben. Das gibt es heute noch nicht. Wir arbeiten an sowas, weil Sie müssen sich einfach vorstellen, wie viele Sportveranstaltungen es in der Welt gibt. Und allein der eine Interessent, mit dem wir gerade diskutieren, der möchte diese Nachrichten dann auch zum Beispiel dann in 13 verschiedenen Sprachen dann auch weltweit verteilen können. Hermann Benzel, Dortmunder Informatiker und Chef der Firma Textomatic. Danke für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. Dankeschön. Tschüss. Deutschlandradio.